Kundgabe 4452. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.10.1948. Gerichtete Materie. Gebundener Wille. Die gerichtete Materie ist das Geistige in gefesseltem Zustand, das durch seinen Gott widerstrebenden Willen sich selbst gerichtet hat. Das heißt, in den Zustand des gebundenen Willens versetzt worden ist durch Gottes Willen. Es kann also nicht mehr, wie es uranfänglich der Fall war, frei wollen und seinen Willen in die Tat umsetzen, sondern es ist völlig kraftlos und steht im Mussgesetz. Es ist gezwungen, sich zu bewegen im Willen Gottes. Es steht im gebundenen Willen. Dieser Zustand dauert Ewigkeiten hindurch und umfasst endlos viele Verformungen und Entwicklungsstadien und geht durch zahllose Schöpfungen bis zum Stadium als Mensch, wo es dann aus dem gebundenen Willen heraustritt in die Freiheit des Willens, wo es dann, obgleich es noch gerichtet ist, sich erlösen kann, wenn es die Freiheit seines Willens recht nützet, das heißt zur Annäherung an Gott. Es ist also zuvor ein gerichtetes Wesen, das aus dem Gericht heraustreten kann in den Zustand geistiger Freiheit, der Kraft und des Lichtes. Es ist nun ein falscher Begriff, dass der Mensch durch die Sünde unter dies Gericht fällt, sondern er befindet sich schon im Gericht, so er als Mensch die Erde betritt, und ist so lange noch im Gericht, wie er noch nicht wiedergeboren ist, also seinen Geist noch nicht zum Erwachen gebracht hat. Und je nach seinem Lebenswandel, der ohne Sünde, aber auch ein sehr sündiger sein kann, verdickt sich die Hülle um das Geistige, oder sie löset sich allmählich auf. Verharrt aber das Geistige als Mensch im Widerstand gegen Gott, dann besteht die große Gefahr, dass die ganze endlos lange Zeit einer Erlösungsepoche vergeblich gewesen ist für das Geistige, dass es den gleichen Gang noch einmal zurücklegen muss und also das Geistige wieder in der Materie gebunden wird, die es längst schon überwunden hatte. Dann tritt es wieder in das Mussgesetz ein. Es wird wieder vom Willen Gottes gelenkt und ist gefesselt in der härtesten Materie. Ein Zustand, der mit Hölle bezeichnet werden kann, weil er äußerst qualvoll ist für das Geistige, das uranfänglich geschaffen war, in vollster Freiheit und Kraft und Macht und nun diese nicht mehr gebrauchen kann, bis es sich vollständig gewandelt hat und den Zusammenschluss mit Gott gefunden hat, im freien Willen. Dann tritt das Wesen von selbst in den Willen Gottes ein und wird zum seligsten Geschöpf, wie es seine Bestimmung war, von Ewigkeit. Amen.